Spaziergänge. Dahinter liegt, danach noch kommt. Das offene Fenster gewährt dem Tag Einlass, versperrt meinen Augen nichts. Ich mag sie nicht, die Menschen, lernte es nie. Ich liebe wenig, hoffnungsvoll, ganz und gar.